Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute Legende einer Wunderdroge, die lange Nacht vom LSD. Eine Sendung von Günther Ahmed. Es waren nicht die Politköpfe und ihre Parolen, die die entscheidenden Impulse legten. Von der Wiederentdeckung der Natur, die zum ökologischen Denken und dem Aufstieg der Grünen führte, über die Wiederentdeckung des Weiblichen bis zur Befreiung der Sexualität und der Hinwendung zu östlicher, ganzheitlicher Philosophie. Es waren die Hippies, die Kommunarden, die Körnerfresser und die Langhaarigen, nicht die politischen, sondern die existenziellen Kämpfer. Und insofern scheint auch für die Zukunft sowohl des Planeten als auch jedes Einzelnen die Reihenfolge wichtig, die sie in diesem Kampf angaben. Free your mind and your ass will follow. Befreie dein Bewusstsein und dein Arsch wird folgen. Noch so einer, der wie der amerikanische Romancier Tom Robbins glaubt, den Modernisierungsschub der 60er Jahre, jener Dekade, die allen Dekaden davor und danach die Show gestohlen hat, auf den Gebrauch von psychoaktiven Substanzen und die Entwicklung eines alternativen Lebensstils reduzieren und alles, was sonst noch politisch gelaufen ist, vernachlässigen zu dürfen. Matthias Bröckers, der auf dem Basler Symposium dieses Loblied auf die existenziellen Kämpfe anstimmte, referierte zum Thema »Vom Open Mind zur Open Source«, wie die Gegenkultur der 60er Jahre zum Personal Computer und zur unbegrenzten Information führte. Hoffmanns Entdeckung habe nicht nur die Kultur des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt, so seine These, sie beeinflusste auch technologische Entwicklungen. Die Acid Heads haben den Grundstein für das gelegt, was wir heute als Computerrevolution und Informationszeitalter bezeichnen, sagt Bröckers. Seine Thesen stützen sich auf ein Buch von John Markoff, der für die New York Times die Entwicklung der Computerindustrie als Senior Writer über 3 Jahrzehnte hinweg begleitet, beschrieben und kommentiert hat. Markoff zieht Verbindungslinien von der psychedelischen Subkultur der 60er und 70er Jahre hin zur Computer-Community, die gerade dabei war, die Informationstechnologie zu revolutionieren. Drogenerfahrungen galten zu der Zeit nicht nur in der Werbebranche als Qualifikationsmerkmal. Zwischen der Haight-Ashbury, dem kalifornischen Hippie-Zentrum, und Silicon Valley, wo die Digitalisierung der Informationstechnologie mit Hochdruck vorangetrieben wurde, gab es einen regen Personalaustausch, einen Brain Train, der bis ins Raumfahrtzentrum von Houston, Texas führte, wo all die galaktischen Träume und kosmischen Fantasien eines von Halluzinogenen geprägten Bewusstseins in einem Programm zur Eroberung des Weltraums aufgingen. Da Bröckers angesichts der spirituellen Explosion den politischen Diskurs der 60er Jahre für bedeutungslos hält, ist ihm entgangen, dass es in der Hippie-Szene, was die Zukunft des Planeten betrifft, von Anfang an Zweifel gab, ob das, was ein Euphoriker wie Matthias Bröckers Fortschritt nennt, den Namen auch wirklich verdient. Man muss ja nicht gleich so weit gehen wie der Molekularbiologe, Chemiker und Philosoph Erwin Chargaff, der am Ende seines Lebens im 20. Jahrhundert zu der Erkenntnis gelangte, dass jeder Sieg über die Natur mit einer Niederlage erkauft wird. Seine persönliche Schlussfolgerung: Ich bin gegen den Fortschritt. Ich leugne, dass es ihn gibt. Etwas weniger radikal, aber deutlich genug stemmt sich auch der amerikanische Schriftsteller Kurt Vonnegut gegen den herrschenden Fortschrittsbegriff. In einer Rede, die er im März vergangenen Jahres an der Ohio University hielt, rief er den Studierenden zu: Zur Hölle mit den Fortschritten der Computertechnologie. Ihr sollt fortschreiten und dabei keine Computer werden. Findet heraus, was in euch selbst verborgen ist, und tötet niemanden. Das Publikum verabschiedete Vonnegut mit einer Ovation. Der Zweifel am technischen Fortschritt und an der Hybris der Weltraumeroberung gehört eben auch zum Erbe der Hippies. Auch die Kritik am Konsumismus und die Sehnsucht nach einem Leben im Einklang mit der Natur ist ein Erbstück der 60er-Jahre-Kultur. Oh, man has invented his doom. First step was touching the moon. Der Mensch hat seinen Untergang eingeleitet. Der erste Schritt war, den Mond zu betreten, singt Bob Dylan. Der Song heißt License to Kill. Die von LSD bewirkten Wahrnehmungsveränderungen und deren Rückwirkungen auf das Bewusstsein haben auch die Entwicklung der Informationstechnologie beeinflusst. Wer will das bestreiten? Nebenbei, als aus Hippies Jungunternehmer wurden, die erst in Garagen und dann in Hightech-Zentren ihre psychedelischen Fantasien in verwertbare Technologien umwandelten, änderten sich auch die Drogengewohnheiten. Jetzt war Speed gefragt. Kokain und Amphetamin als Antriebskraft und Marihuana als Mittel zum Gegensteuern und Runterkommen. Bröckers Behauptung, ohne die Inspiration von LSD seien weder der Personal Computer noch das Internet entstanden, ist ausgemachter Unsinn und Ausdruck einer verblendeten Wahrnehmung der jüngsten Technikgeschichte. Richtig ist, was die Marktreife ihrer Produkte betraf, waren viele der im Silicon Valley angesiedelten IT-Anbieter den Entwicklungen anderswo, etwa in der Sowjetunion, aber auch in Japan, meist einen Schritt voraus. Doch das Schrittmaß wurde im Laufe der Jahre immer kleiner. Hätten die kalifornischen Produktentwickler den Personal Computer und das Internet verschlafen, dann hätten sich eben sowjetische oder japanische Produktentwickler an die Spitze des Fortschritts gestellt. Der Abstand war eh nur gering. Weder in der Sowjetunion noch in Japan aber spielte LSD eine Rolle. Bröckers Thesen sind nicht nur albern, sie sind auch ärgerlich. Denn wer die Einführung des Internets auf das Kommunikationsbedürfnis von bekifften und halluzinierenden Hippies zurückführt, unterschlägt, dass es das Kommunikationsbedürfnis des Militärs war, welches das Internet möglich machte und seine Entwicklung vorantrieb. In seinem Buch »Das Netz – Die Konstruktion des Unabombers« hat der Maler und Filmemacher Lutz Dambeck diese Entwicklung nachgezeichnet. Sie führte vom ARPANET, das die Computer militärischer Kommandozentralen verbinden sollte, zum Internet, das allen und jedem zugänglich ist und jeden mit jedem vernetzt. Bei seinen Recherchen geriet Dambeck in eine, wie er schreibt, seltsame Sache. Er trifft auf einen, der seine eigene Begeisterung für die Entwicklung der Computerindustrie und die Digitalisierung des Lebens nicht teilt. Er trifft auf den Mathematiker Ted Kaczynski, der getrieben von einem antitechnologischen Fundamentalismus, wie Dambeck schreibt, sich von den Computerhippies seiner Generation distanzierte, seinen Universitätsjob aufgab und den Kampf gegen die Vernetzung aller Lebensbereiche aufnahm, mit terroristischen Mitteln. In seinem Manifest »Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft« begründet er seine Haltung und die Taten, derer er beschuldigt wird. Er prophezeit, dass es bald keinen Ort mehr auf dem Planeten geben werde, wo sich das Individuum der Überwachung durch Computer entziehen könne. Vieles von dem, was Kaczynski in seinem Manifest schreibt, ist höchst bedenkenswert und sollte öffentlich erörtert werden. Abschreckend ist die autoritär-apodiktische Sprache des Manifestes, dessen Tonfall an die Verlautbarung der RAF erinnert. Kaczynski zieht Ende der 70er Jahre nach Montana. Er lebt zurückgezogen, unter einfachsten Bedingungen in einer Hütte. Hier betreibt er seine Studien, hier bastelt er an den Briefbomben, die er an führende Wissenschaftler und Propagandisten der Computerrevolution und an Manager von großen Fluggesellschaften verschickt. Drei Menschen sterben, und 23 werden zum Teil schwer verletzt, bevor das FBI ihn fasste. Sein Bruder hatte den Fahndern den entscheidenden Hinweis gegeben. Der unter dem Codenamen Unabomber, einer Wortkombination von University und Airline, vom FBI gejagte und schließlich gestellte Computerdissident, wird zu 4-mal lebenslänglich verurteilt. Weil er sich, so der Deal mit dem Gericht, schuldig bekannte, entging er dem elektrischen Stuhl. Kaczynski sitzt seine Strafe ohne Aussicht auf Begnadigung in einem Hochsicherheitsgefängnis des Bundesstaates Colorado ab. Er bestreitet bis heute, der Juna-Bomber zu sein. Dambeck versucht zu verstehen, wie sich der mit einem IQ von 170 und einer Professur an der Harvard University ausgestattete Mathematiker zu einem fanatischen Technologiegegner entwickeln konnte. Woher, fragt Dambeck, rührte Kaczynskis spätere Angst vor Computern und psychologischen Kontrolltechniken, wie sie in diesen Jahren in den geheimen Labors der US Army entwickelt werden? Dambecks Hinweis auf die geheimen Labors der US Army ruft eine weitere Eigenschaft von LSD in Erinnerung, ein Spezifikum, das LSD und Halluzinogene insgesamt von anderen psychoaktiven Substanzen unterscheidet. Was die Handhabung von Drogen und die Durchsetzung der Prohibition so schwierig macht, ist die Double-Use-Funktion fast aller Substanzen. Sie sind Rauschdroge und Medikament in einem. Im Falle von LSD muss man von einer Triple-Use-Funktion, einem dreifachen Gebrauchswert, sprechen. LSD ist ein Medikament, eine Rauschdroge und ein chemischer Kampfstoff. Dessen Einsatzmöglichkeiten wurden von der US Army wie von der CIA in vielen Laborversuchen an Testpersonen über Jahre hinweg untersucht. Ted Kaczynski war eine dieser Versuchspersonen. Geleitet wurde das Experiment von dem Psychologen Henry A. Murray, der ganz im Sinne der Macy-Konferenzen von der Idee besessen war, einen neuen Menschentypus zu schaffen, der immun ist gegen alle Spielarten des Totalitarismus. Dokumente, die Murrays Rolle bei den Tests, denen der junge Kaczynski ausgesetzt war, näher beleuchten würde, konnte Dambeck bei seinen Recherchen nicht auftreiben. Solange Kaczynski sich weigert, über seine Vergangenheit zu reden, wird es nicht möglich sein, herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem LSD, das ihm verabreicht wurde, den Tests, denen er sich unterzogen hatte, und dem radikal-fundamentalistischen Einstellungswechsel, der ihn schließlich zu einem Terroristen machte. Murray war ein wichtiger Verbindungsmann der CIA zu universitären Forschern und Forschungseinrichtungen, die mit LSD und verwandten Stoffen arbeiteten oder zu arbeiten vorhatten. Diese Verbindung hat von heute her gesehen einen Ogu. Denn heute weiß jeder, der es wissen will, welche obskure Rolle Geheimdienste wie die CIA oder die mit CIA-Agenten bestückte Drug Enforcement Administration, DEA, spielen und in welche Verbrechen sie verwickelt sind. Doch damals, unmittelbar nach dem Ende des Krieges, sahen die an den Macy-Konferenzen teilnehmenden Wissenschaftler keinen Grund, Geheimdienstleute von ihren Sitzungen auszuschließen. Viele Wissenschaftler hatten selbst mit Geheimdiensten kooperiert, als es darum ging, den Hitlerfaschismus niederzuringen. Zu der Zeit zählten die Meriten noch, die sich Armee und Geheimdienste bei der Befreiung Europas erworben hatten. Man mag das naiv finden, nachvollziehbar ist es. Während also die meisten Wissenschaftler noch mit der Aufarbeitung des Naziterrors beschäftigt waren und nach Konzepten suchten, das Verhalten von Menschen so zu beeinflussen, dass sie den Verlockungen einer autoritären Ideologie nicht noch einmal erliegen, verfolgte die CIA bereits ganz andere Ziele. Ihre Aktivitäten galten nicht der Friedenssicherung, sondern der Kriegsführung. Der Kalte Krieg hatte längst begonnen. Die Angst vor Unterwanderung und Spionage steigerte sich bis zur Paranoia. Der jeweils anderen Seite wurden die schlimmsten Absichten unterstellt, was wiederum Kräfte und Forschungsmittel freisetzte für Projekte, die dazu beitrugen, die schlimmen Absichten des Gegners zu unterlaufen. Die Rüstungsspirale drehte sich auch im Sektor der chemischen Kriegsführung. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, davon ist auszugehen, auch wenn über entsprechende Experimente auf der anderen Seite bisher nur wenig an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Anfangs galt das Interesse der Geheimdienste der Entwicklung einer Wahrheitsdroge. Sie sollte bei Verhören eingesetzt werden. Dabei wurden auch Versuche mit LSD unternommen. Ein Netzwerk von Ärzten und Wissenschaftlern arbeitete der CIA zu. Die CIA hatte alles immer unter Kontrolle. Über Stiftungen wie die Joshua Macy Jr. Foundation kanalisierte sie die Zuteilung von Forschungsmitteln, Sandoz Pharmaceuticals lieferte den Stoff. Aus Vermarktungsgründen war der Pharmakonzern an Forschungen zur Therapie von Kranken interessiert. Anders die CIA. Sie wollte wissen, wie die Droge bei normalen, gesunden Menschen wirkte. Wohl auch deshalb lehnte Albert Hofmann es ab, sich an diesen Forschungen zu beteiligen, obwohl die CIA alle 2 Jahre oder so, wie er sich erinnert, Kontakt zu ihm aufnahm und ihn zur Mitarbeit aufforderte. Auch das Chemical Corps der US-Streitkräfte unternahm eine Serie von LSD-Tests. Bis Mitte der 60er Jahre hatten sich 1500 Militärangehörige als Versuchspersonen zur Verfügung gestellt. Die für den ordnungsgemäßen Verlauf der Tests verantwortlichen Psychiater betonen mit Nachdruck, dass ihre Probanden auf dem bevorstehenden Trip eingestellt worden waren, dass sie also wussten, worauf sie sich einließen. Schon die Nazis hatten mit psychoaktiven Substanzen experimentiert. SS-Ärzte führten in Dachau Versuche mit Mescalin durch. Sich nach dem Sieg über Nazi-Deutschland der Ergebnisse der Nazi-Forschung zu bemächtigen und SS-Forscher in ihre eigenen Projekte zu integrieren, bereitete der Siegermacht USA keine Probleme. Aber auch die Verbündeten der USA betrieben entsprechende Forschungen. In Frankreich wurden auf der Suche nach einem Wahrheitsserum sogenannte Narko-Analysen durchgeführt. Der britische Geheimdienst MI6 führte, auch hier auf der Basis von Freiwilligkeit, wie die Armeeführung betont, LSD-Tests an einer unbekannten Zahl von Militärangehörigen durch. Erst jetzt, 50 Jahre später, bestätigt sich, was Kritiker der Militärforschung schon immer vermutet hatten. Mit der Freiwilligkeit der Versuchspersonen war es nicht so weit her. Die britische Regierung sah sich im Februar vergangenen Jahres gezwungen, 3 der damaligen Testpersonen zu entschädigen. Die Probanden waren, eben anders als die Armeeführung verlauten ließ, nicht wirklich aufgeklärt worden über die Wirkungen, die sie zu erwarten hatten und die Risiken, die sie eingingen. Selbst wenn man akzeptiert, was nur schwer zu akzeptieren ist, dass es bei Strafgefangenen, psychisch Kranken oder Armeeangehörigen, die an Menschenversuchen teilnehmen, so etwas wie Freiwilligkeit gibt, lassen die in die Öffentlichkeit gelangten Berichte über die Versuchsanordnungen ahnen, welchem Stress, welchen seelischen Erschütterungen und welchen körperlichen Torturen die Testpersonen ausgesetzt waren. Schon die Versuchsanordnung in einem klinisch sauberen Ambiente war geeignet, Probanden auf einen Horrortrip zu schicken. Das Forscherteam bestand, wenn es vollständig war, aus einem Psychiater, einem Spezialisten für den Einsatz von Lügendetektoren, einem Hypnotiseur und einem Techniker. Einige der Testteilnehmer wurden sogar fixiert, also gefesselt. Sie wurden allen möglichen Belastungstests ausgesetzt. Sie wurden mit Elektroschocks malträtiert. Und es wurden ihnen zusätzlich andere Substanzen verabreicht. Immerhin, das Militär war bemüht, wenigstens den Anschein einer wissenschaftlich legitimen Versuchsanordnung zu erwecken. Das macht den kleinen Unterschied aus zu den Versuchen, die im Auftrag und unter Aufsicht der CIA durchgeführt wurden. Die CIA und ihre Agenten waren beim Einsatz von LSD absolut skrupellos. Sie rekrutierten ihre Probanden aus allen Bevölkerungsschichten und gesellschaftlichen Subkulturen. Sie schickten Leute auf Trip, die nicht wussten, wie ihnen geschah, weil ihnen der Stoff ohne ihr Wissen und logischerweise ohne ihre Zustimmung verabreicht worden war. Sidney Gottlieb, der Leiter des CIA-Projektes MK-Ultra, der von einem seiner Kritiker, the maddest mad scientist, der wahnsinnigste aller wahnsinnigen Wissenschaftler seiner Zeit genannt wurde, schien ein satanisches Vergnügen daran zu finden, ahnungslosen Zeitgenossen LSD unterzuschieben, um dann zu studieren, wie sie reagierten. Gottlieb und seine Mitarbeiter erkannten schon bald, dass die Droge Angstzustände befördert und geeignet ist, einen Menschen zu brechen, wenn man ihn während des Trips starken Belastungen aussetzt. Von diesen positiven Versuchsergebnissen ermutigt, soll die CIA im Rahmen ihres Programmes zur Bewusstseinskontrolle den Ankauf von 10 Kilo LSD angeordnet haben. Eine unvorstellbare Menge, die geeignet wäre, Millionen von Menschen auf Trip zu schicken. Die Idee, über mit LSD versetztes Leitungswasser die Bevölkerung ganzer Städte anzutörnen, ist nicht, wie die meisten glauben mögen, eine Fantasie ausgeflippter Hippies, sondern eine von Forschern im Dienste der Armee und der Geheimdienste ausgedachte Variante der chemischen Kriegsführung. Auch Timothy Leary und Ken Kesey machten ihre erste Erfahrung mit LSD als Teilnehmer eines staatlich geförderten und von der CIA kontrollierten Versuchsprogramms. Was wussten sie über die Auftraggeber? Wussten sie, wer die Forschung finanzierte? Alt genug waren sie, um Fragen zu stellen. Oder wussten sie Bescheid und hatten nichts dagegen einzuwenden? Viele der an den Versuchen beteiligten Wissenschaftler machten erst gar keinen Hehl aus ihrer Beteiligung. Sie sahen in ihr eine patriotische Pflicht. Wer sich allerdings, wie es damals üblich war, in der Grauzone von Legalität und Illegalität zwischen Underground und Establishment bewegte, musste darauf achten, seine Street-Credibility nicht zu verspielen. Spätestens in den 60er Jahren, als die Hippie-Szene, die in der Wahrnehmung des politischen Establishments immer auch eine politische Szene war, von Geheimdiensten durchsetzt und unterwandert war, galt es als rufschädigend, mit der CIA oder einem der anderen Dienste in Verbindung gebracht zu werden. Das Gerücht, Leary sei ein CIA-Agent, machte schon früh die Runde. Heute wird seine Kooperation mit der CIA als Tatsache gehandelt. Er soll sie in einem Interview gestanden haben. Und Ken Kesey? Woher stammte das Acid, das er so großzügig unter die Leute brachte? Hatte er es heimlich beiseite geschafft? Hat er damit gedealt? Oder hat es ihm die Armee einfach überlassen? Alle Versionen werden in der Literatur und im Netz kolportiert. Auf jeden Fall übernahm Kesey den Sprachgebrauch des Militärs, wenn er seine LSD-Happenings Tests nannte. Auch der Trip soll dem Militärjargon entliehen sein. Armeeforscher nannten so die Reise, auf die sie ihre Testpersonen schickten. Die Schlussfolgerungen, die Armee und CIA aus den Ergebnissen ihrer Forschungen zogen, unterlagen natürlich der Geheimhaltung. Das 1953 von der CIA gestartete Mind-Control-Projekt wurde erst unter dem Druck von Kongressanhörungen in den 70er Jahren beendet. Es herrschte Einigkeit unter den Abgeordneten, dass zumindest Teile des Forschungsprogramms gegen amerikanische Gesetze verstießen. Nach der heutigen UN-Definition sind sie als Folter zu bewerten. Ungeklärt ist, ob auch die andere Seite in den Jahren des Kalten Krieges vergleichbare Experimente durchgeführt hatte. Sicher ist nur, dass es LSD auch im Ostblock gab. Es wurde in der CSSR von der Pharmafirma Spofa hergestellt und vertrieben. Als nach dem Verbot der Nachschub aus Basel ausblieb, wurde Prag Ende der 60er Jahre zu einem für LSD-Dealer aus ganz Europa wichtigen Umschlagplatz. In den Staaten des Warschauer Paktes wurden alle Informationen über den Einsatz von Halluzinogenen als Mittel der chemischen Kriegsführung gesammelt und ausgewertet. Ob man sich dabei auch auf Ergebnisse eigener Forschung stützte oder nur auf die Auswertung dessen, was Kundschafter zusammengetragen hatten, geht aus den Veröffentlichungen des Militärverlages der DDR nicht hervor. Fasziniert von deren kühl sachlichen Darstellung hat der Naturstoffchemiker Jochen Garz, der in der DDR über Pilze forschte, die Militärhandbücher durchgearbeitet und in Auszügen Ende der 90er Jahre im Schweizer Nachtschatten Verlag veröffentlicht. Im Vorwort seiner Sammlung schreibt Garz: Es gibt bis heute keine deutschsprachigen, westlichen und öffentlichen Darstellungen, die auch nur annähernd alle Aspekte der Halluzinogene so komprimiert und klar darstellen wie diese historischen Militärhandbücher der DDR. Deren Autoren gehen davon aus, dass ein chemischer Krieg unter Einbeziehung von Psychogiften fest ins Kalkül der USA und deren Verbündeten gezogen wurde. Das Einsatzziel war klar definiert. Psychotoxische Kampfstoffe sind für militärische Zwecke ausgewählte synthetische oder natürliche Verbindungen, die bei Menschen psychische Anomalien oder auch zentralnervöse Störungen hervorrufen. Sie führen zur zeitweiligen Außergefechtsetzung und zur Handlungsunfähigkeit. Halluzinogene seien besonders geeignet, den Gegner handlungsunfähig zu machen, denn sie führen zu überstarken Erregungen bestimmter Hirnrindenzellen. Diese äußern sich in optischen und akustischen Halluzinationen. Das Bewusstsein ist eingeschränkt. Der Sinn fürs Konkrete geht verloren. Die Halluzinationen bestimmen das Gesamtverhalten. Die psychischen Änderungen tragen teilweise schizophrenen Charakter. In den einzelnen Vergiftungsphasen kommt es zu Überreizungen, Desorientierungen, Gedächtnisstörungen, Fehlleistungen, Angst, Stumpfsinnigkeit und anderem. Und speziell auf LSD gemünzt heißt es: Die Umgebung wird illusionär verkannt. Das visuell Wahrgenommene erscheint deformiert. Gegenstände und Dinge werden verzerrt, verformt, vergrößert oder verkleinert und unnatürlich gefärbt wahrgenommen. Die optischen Halluzinationen erscheinen als fantastische, sehr farbintensive und bunte Bilder. Sie werden durch die akustischen Halluzinationen ergänzt, die wiederum gewisse optische Sinnestäuschungen hervorrufen. Psychoaktive Verbindungen seien, so die Erkenntnisse der Lehrbuchautoren über die Pläne des Gegners, besonders geeignet als Sabotagegifte. Mit relativ kleinen Mengen können durch eine Vergiftung von Wasser, von Nahrungs- und Genussmitteln, größere Bevölkerungskreise, ausgesuchte Personengruppen, Arbeitende bestimmter Industrie- und Wirtschaftszweige handlungsunfähig gemacht werden. Die Folgen dieser Vergiftungen sollen Produktionsstörungen, Unsicherheit, Angst, Panik und Desorganisation sein. Selbst die sexuellen Reaktionen auf Halluzinogene werden im Lehrbuch der DDR erfasst und analysiert. Die Ergebnisse widersprechen diametral den sexuellen Verheißungen, mit denen Leary an die Öffentlichkeit gegangen war. Die Vergifteten verhalten sich sexuell indifferent und streben kaum eine geschlechtliche Vereinigung an. Es fällt auf, dass in vielen Berichten über das Basler Symposium so getan wird, als sei Albert Hoffmanns 100. Geburtstag der einzig legitime Grund, noch einmal auf LSD zurückzukommen. Die Droge sei out, heißt es. Sie spiele heute keine Rolle mehr. Das sei der allgemeine Eindruck. Fragt man nach bei deutschen Drogenfahndern, wird dieser Eindruck bestätigt. Die Zahl der Beschlagnahmen ist drastisch zurückgegangen, was als ein Indiz für die nachlassende Marktpräsenz einer illegalen Droge zu werten ist. Andererseits, in der Techno-Szene der 80er und 90er Jahre wurde neben MDMA, Ecstasy auch LSD massenhaft gedealt und geschluckt. Bis heute ist LSD im Partydrogenangebot. Erfahrene Szenenkenner äußern jedoch Zweifel, ob das, was heute als LSD verkauft wird, auch tatsächlich LSD ist. Die Erfahrungsberichte von jungen Ravern lassen sich nur schwer vereinbaren mit dem, was man aus den 60er und 70er Jahren über den Verlauf eines LSD-Trips weiß. Sollten die heutigen Trips aber tatsächlich LSD enthalten, dann müsse die Dosierung sehr viel niedriger sein, als sie es in den 60er und 70er Jahren gewesen ist. Laboranalysen von beschlagnahmten LSD-Trips bestätigen diese Vermutung. Die Diskussion über die wahre Zusammensetzung und die wahre Dosierung von Trips, die unter dem Label LSD gedealt werden, ist alles andere als neu. Sie ist eine logische Begleiterscheinung der Illegalität und setzte unmittelbar nach dem Verbot ein. Wer, wie wohl die meisten Europäer, erst nach diesem Stichtag den ersten Trip geworfen hatte, wird nicht ausschließen können, etwas geschluckt zu haben, was günstigstenfalls Spuren von LSD und ungünstigstenfalls gar kein LSD enthielt. Denn schon bald nach dem Verbot bedurfte es besondere Connections, um an reines LSD-25 zu gelangen. Was aus Prag herbeigeschafft wurde, reichte bei weitem nicht aus, die Nachfrage zu befriedigen. In den USA war die Lage nicht anders. Als LSD am Markt wieder verfügbar war, weil illegale Labors die Massenproduktion aufgenommen hatten, stand das Thema Verunreinigungen permanent im Fokus der Diskussion. Dazu muss man wissen, die Herstellung von LSD erfordert Kenntnisse und Sicherheitsvorkehrungen, die weit über das hinausgehen, was bei der Herstellung von Amphetamin und Amphetaminderivaten an Wissen und Vorkehrungen erforderlich ist. Darüber hinaus bedarf es eines hohen Kapitalvorschusses, ein LSD-Labor auszustatten. Auch die Züchtung von Mutterkorn erfordert einigen Aufwand. Ob die immer wieder beklagten Verunreinigungen von LSD auf Schlamperei oder die Gleichgültigkeit der Laborbetreiber zurückzuführen waren oder ob der Amphetaminanteil sogar bewusst beigemischt wurde, ist schwer zu sagen. Es mag sein, vermutet Ronald Steckel, dass die Technologie zur Erzielung pharmazeutischer Reinheit das Geheimnis der Pharmafirmen geblieben ist oder die Chemiker des Untergrunds sich schlichtweg nicht um die Reinheit ihres Endproduktes scheren. Der Handel mit Pillen und Tabletten unter den Bedingungen der Illegalität ist Vertrauenssache. Die erfolgreiche Vermarktung einer illegalen Droge, deren Zusammensetzung und Dosierung per Augenschein nicht zu bestimmen ist, hängt ab vom Image, das sie in der Szene genießt. Um ihre Produkte kenntlich und unterscheidbar zu machen, wurden die Trips eingefärbt, mit einer Gravur versehen und unter einem fantasievollen Namen auf den Markt gebracht. Wurde der neue Trip positiv aufgenommen, kamen schon nach kurzer Zeit Kopien auf den Markt. Deren Qualität fiel meist weit hinter die des Originals zurück. Und schon war auch dessen Image beschädigt. Da war immer eine Unsicherheit. Es sei denn, irgendwer, dem man vertraute, hatte sich als Vortester betätigt. In den ersten Jahren der Illegalität wurde der US-amerikanische, aber auch der westeuropäische LSD-Markt von Kalifornien aus bedient. Eine Gruppe von Hippies, die sich Brotherhood of Love nannte, stieg groß ein in die Produktion. Mit Orange Sunshine schufen sie ein Spitzenprodukt. Die pathetische Namensgebung Brotherhood of Love, Bruderschaft der Liebe, ist alles andere als ein Pop-Gag. Viele Mitglieder der Bruderschaft hatten auf LSD eine Erleuchtung. Der Drang, diese Erfahrung mit anderen zu teilen, war übermächtig. Beseelt von der Idee, die Gemeinschaft der Wissenden zusammenzuführen, sahen sie sich als Begründer einer neuen Religion. Sie waren es, die das, was einmal ein Medikament war, zum Sakrament erhoben hatten. Weil ihnen aber dieses für die Ausübung ihrer Religion unverzichtbare Sakrament aufgrund der herrschenden Gesetzgebung vom Staat verweigert wurde, fühlten sie sich im Namen ihrer Religion legitimiert, was sie brauchten, auf illegalem Wege zu beschaffen. In der Anfangsphase ihrer Geschäftstätigkeit spielte sich der Handel noch unter Gleichgesinnten ab. Über ein eng geknüpftes Verteilungsnetz wurden die Trips unter die Leute gebracht. Die Anschubfinanzierung stammte aus den Profiten des Handels mit afghanischem und pakistanischem Haschisch, das in erheblichem Umfang importiert und verdielt wurde. Die für die USA so typische Verknüpfung von Religion und Kommerz funktionierte so lange reibungslos, wie die Bruderschaft sich als Teil der Szene behaupten konnte. So festigte das Gerücht, die Brotherhood of Love habe die Gefangenenbefreiung Learys finanziert, deren Glaubwürdigkeit. Es beförderte auch die Nachfrage nach ihren Produkten. Dann kam es, wie es kommen musste. Mit steigender Nachfrage wurde die Flower-Power-Ideologie von Money-Power-Interessen verdrängt. Als die Zeitschrift Rolling Stone 1972 die Bruderschaft mit dem zweifelhaften Prädikat LSD-Mafia versah, war es aus mit der Hippie-Idylle. Bedauernd musste auch Ronald Steckel eingestehen, sich getäuscht zu haben. dass hinter dem anarchistischen und prophetischen Habitus der amerikanischen Brotherhood of Love handfeste finanzielle Interessen standen, wie der Aufbau eines internationalen LSD-Dealer-Rings, kam erst später zutage. Im Laufe der 70er, 80er und 90er Jahre drängten immer wieder neue Trip-Varianten, die als LSD angeboten wurden, auf den Markt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs traten zusätzlich auch Anbieter aus Osteuropa am Markt für synthetische Drogen auf. Doch insgesamt gingen, was LSD betrifft, sowohl Angebot wie Nachfrage kontinuierlich zurück. Wir haben buchstäblich noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Das ist kein Trend, es ist ein Ereignis, erklärt ein Drogenexperte der University of Maryland. Denn der Bedeutungsverlust von LSD ist kein spezifisch deutsches oder europäisches Phänomen. Er trifft auch auf die USA zu. Im April 2004 fragte der amerikanische Journalist Ryan Grimm in einem Zeitungsartikel: Who's got the acid? Wer hat all das LSD? Seine Antwort: These days almost nobody. Heutzutage fast niemand. Grimm sucht nach Erklärungen für diese Entwicklung. Ein möglicher Grund für den Nachfragerückgang könnte eine veränderte Einstellung gegenüber LSD sein, vermutet er. Dafür spricht in der Tat einiges. Denn jede Droge hat ihre Zeit und jede Zeit hat ihren Geist. Der Zeitgeist von heute tickt anders als der in den 60er Jahren. Die Bereitschaft, sich auf das Risiko eines psychedelischen Abenteuers einzulassen, ist gesunken, weil der Geist der Zeit Wachsamkeit und absolute Realitätstüchtigkeit erfordert. Luxusreisen nach innen können sich heute nur noch wenige leisten. Die wohl wichtigste Erklärung für den Bedeutungsverlust von LSD dürfte jedoch auf der Angebotsseite zu finden sein. Nach dem Missile-Silo-Bust in Kansas im November 2000 wurde dem Markt schlagartig 95% des Angebots entzogen. Das jedenfalls behauptet die DEA. Sie feiert die Aushebung des in einem Raketensilo untergebrachten Labors und die Sicherstellung von Geräten und chemischen Substanzen zur Herstellung von LSD als den größten Erfolg in der Geschichte der Agentur. Zwei Althippies wurden beschuldigt, in vom Militär geräumten Raketensilos aus der Zeit des Kalten Krieges die Massenproduktion von LSD aufgenommen zu haben. Diese Beschlagnahmeaktion, die Verurteilung eines der beiden Hauptprotagonisten zu lebenslanger Haft, die zweifelhafte Rolle von Informanten und die Frage nach den Motiven der beiden Verurteilten ist ein bis heute in der Psychedelic Community der USA heiß diskutiertes Thema. Wenn, wie die DEA behauptet, die beiden Verurteilten den Markt in den USA kontrollierten, dann wäre der Fahndungserfolg der DEA eine plausible Erklärung für den Zusammenbruch des Marktes. Denn die illegale LSD-Produktion hat historisch immer in den Händen einiger weniger Laborbetreiber gelegen. Fällt der Hauptanbieter aus, dann steht nicht sofort ein neuer Anbieter bereit. Nun, wo der Drogenkrieg in sein zweites Jahrhundert eintritt, resümiert Grimm, scheint LSD auf dem Rückzug zu sein. But never bet against a comeback. Aber wette niemals gegen ein Comeback. Wer den Vorträgen und Diskussionen des Basler Symposiums aufmerksam gefolgt ist, konnte erst gar nicht auf die Idee kommen, eine solche Wette zu wagen. Dazu klangen einige der Referenten aus den USA einfach zu optimistisch. Der, von einem kleinen Zwischenfall abgesehen, harmonische Verlauf des dreitägigen Kongresses könnte dazu verleiten, die Interessengegensätze der Teilnehmer zu übersehen. Allgegenwärtig war die Hoffnung auf eine Renaissance von LSD. Während jedoch die einen den Träumen an eine längst vergangene Zeit nachhängen, träumen die anderen von der Wiederzulassung von LSD für medizinisch-therapeutische Zwecke und vom Recht, über LSD zu forschen. Der LSD-Diskurs war immer auch ein Karrierediskurs. Das war in Basel deutlich zu spüren. Besonders amerikanische Teilnehmer des Symposiums äußerten sich unwirsch und abschätzig über den Auftritt der Multidisziplinären Vereinigung für psychedelische Studien, kurz MAPS. Deren Präsident war auf dem Symposium omnipräsent. Offen lobbyierte er für die Wiederzulassung der Forschung mit Entaktogenen und Halluzinogenen. Gefragt, was denn dagegen spreche, antworteten seine Kritiker etwas kryptisch: Mitarbeiter von MAPS unterhielten suspekte Beziehungen zu staatlichen Institutionen, die unvereinbar seien mit den Interessen der Kongressteilnehmer, die eine Wiederzulassung auch für den hedonistischen Gebrauch forderten. Ein Zwischenfall während der Präsentation eines Harvard-Forschers verhalf auch europäischen Teilnehmern, die mit der Diskussion in den USA weniger vertraut sind, die kryptischen Andeutungen der MAPS-Kritiker zu entschlüsseln. Gegen John Halpern, der an der Harvard Medical School forscht und als Wissenschaftler in der Psychedelic Community einen guten Ruf genießt, wurden aus dem Publikum heraus schwere Anschuldigungen erhoben. Es ging um die Razzia im Raketensilo. Halpern hatte sich eingestandenermaßen in dieser Sache der DEA als Informant zur Verfügung gestellt. Ob er sich damit freikaufte vom Vorwurf der Geldwäsche, wie seine Kritiker vermuten, sei dahingestellt. Da Halpern, der unter anderem mit und über MDMA-Ecstasy geforscht und ein LSD-Projekt in Vorbereitung hat, eng mit MAPS kooperiert, löste die Protestaktion gegen ihn vor allem unter den amerikanischen Kongressteilnehmern heftige Diskussionen aus. Warum die ganze Aufregung? Die CIA bzw. die DEA hatte doch von Anfang an alles, was LSD und verwandte Stoffe betrifft, unter Kontrolle. Und so wird es auch in Zukunft sein. Die von MAPS geplanten Forschungen mit MDMA und LSD verlangen eine Ausnahmegenehmigung durch Regierungsstellen. Die gibt es nicht ohne die Zustimmung oder wenigstens doch Duldung durch die zuständigen Dienste. Man wird kooperieren. Der Optimismus, den MAPS-Präsident Nick Doblin in Basel verbreitete, ist begründet. Denn es sieht ganz so aus, als würde das rigide Forschungsverbot aufgehoben. Schon heute laufen Projekte, in denen MDMA-Ecstasy zum Einsatz kommt. Das erste LSD-Projekt steht am Start. Wie ist das möglich? Und wieso ausgerechnet in der Amtszeit von George W. Bush, der sich sonst doch darin gefällt, tough on drugs zu sein, knallhart gegen Drogen? Es geht hier nicht um Drogen. Es geht um Medikamente. LSD ist, wenn man den optimistischen Verlautbarungen von MAPS Glauben schenkt, auf dem Weg zurück vom Sakrament zum Medikament. Man kann nicht umhin, den Aktivisten von MAPS zu bescheinigen, sich geschickt in eine laufende Diskussion eingeschaltet und Lösungsangebote unterbreitet zu haben für ein Problem, dessen Ausmaß erst langsam ins öffentliche Bewusstsein der USA dringt. Die materiellen und psychosozialen Kosten der Kriege im Irak und in Afghanistan. Inflationsbereinigt könnten die Kosten für den Irakkrieg, der sich zu einer teuren Material- und Logistikschlacht entwickelt hat, die Ausgaben für den Vietnamkrieg übersteigen. Unter anderem auch durch extrem aufwendige medizinische Behandlungskosten für viele schwerverletzte Soldaten. In der Süddeutschen Zeitung wurde diese Rechnung aufgemacht. Tausenden und Abertausenden von körperlich verstümmelten und seelisch traumatisierten droht nach ihrer Rückkehr aus dem Irak oder aus Afghanistan ein Schicksal, das bereits Veteranen des Vietnamkrieges erlitten hatten. Die Armee war damals nicht in der Lage und sie ist es heute nicht, weder personell noch finanziell, die Versorgung der eigenen Opfer zu übernehmen. Das Thema gewinnt an politischer Brisanz. Dringend gesucht sind deshalb kostengünstige Lösungen. Hier setzt die Lobbyarbeit von MAPS an. Die Vereinigung für psychedelische Studien verweist auf Forschungsergebnisse aus den 60er Jahren, die eindeutig für den Einsatz von LSD, Psilocybin und MDMA-Ecstasy bei der Behandlung von posttraumatischen Störungen und schweren Schmerzzuständen, sogenannten Clusterschmerzen, sprechen. Das Angebot von MAPS entspricht exakt dem Anforderungsprofil des Militärs. Und es ist, das hatte man ja bereits in den 50er und 60er Jahren demonstriert, auch unter Kostengesichtspunkten außerordentlich interessant. Die Lockerung des Herstellungs- und Forschungsverbotes wird jedoch nicht dazu führen, dass auch der hedonistische Umgang mit LSD lockerer angegangen wird. Wer darauf hofft, täuscht sich gewaltig. Die Forderung, den Gebrauch und den Besitz von LSD zu legalisieren, ist eine zwiespältige Angelegenheit. Auch wenn man davon überzeugt ist, dass die Drogenprohibition gescheitert ist, muss man dem Staat bzw. der Gesellschaft zugestehen, im Falle einer so potenten Droge alles daran zu setzen, den unkontrollierten Vertrieb wenigstens zu behindern, wenn man ihn schon nicht verhindern kann. Wer Erfahrung mit LSD hat, weiß, wie tiefgreifend und einschneidend diese Erfahrung sein kann und welche Kraftanstrengung und Reife erforderlich ist, sie zu verarbeiten. Jugendliche sollten deshalb keinen Zugriff auf die Droge haben. Doch das sind rein akademische Überlegungen. Sollte LSD irgendwann eine Renaissance auf der Nachfrageseite erleben, dann wird auch die in der Illegalität operierende Angebotsseite wieder aktiv werden. Eine Droge, deren Volumen so gering ist, dass sie unter eine Briefmarke passt, ist nicht kontrollierbar. Und schon gar nicht in den Zeiten des Internets. Wendet man aber den Gedanken der Risikovermeidung und Schadensminimierung auch auf illegal vertriebene psychedelische Drogen an, gibt es gute Argumente für eine Legalisierung, unter welchen Auflagen und Rahmenbedingungen auch immer. Illegale Pillen und Tabletten sind beim Kauf nicht klassifizierbar. Sie sind oft verunreinigt und mit toxischen Zusatzstoffen versetzt. Es gibt keine zuverlässigen Produktinformationen. Es gibt keine Produkthaftung. Es gibt keine Warnhinweise und keine Dosierungsangaben. Diese Defizite, die die Risiken beim Gebrauch drastisch erhöhen, wären nur zu beheben, wenn die Verbraucher Gelegenheit hätten, den Originalstoff zu beziehen. Eine schwierige Güterabwägung. Deshalb sollte die dringend notwendige Revision der herrschenden Drogenpolitik den Umgang mit Halluzinogenen erst einmal zurückstellen. Dafür spricht auch, dass die Forderung, den nicht-medizinisch-therapeutischen Gebrauch von LSD zu legalisieren, zwangsläufig eine Diskussion über den gesellschaftlichen Nutzen der Droge provozieren wird. Es würde sich zeigen, dass die Legalisierung politisch nicht durchsetzbar ist. Denn unterstellt, all die positiven, bewusstseinserweiternden Eigenschaften, die mit LSD in Verbindung gebracht werden, träfen tatsächlich zu. Friedfertigkeit, Geschwisterlichkeit, Naturverbundenheit, die Abkehr von konsumistischen Bedürfnissen, die Schonung der Ressourcen, stellt sich doch die Frage, ob diese Eigenschaften nicht im Widerspruch stehen zu den Interessen derer, die über die Macht verfügen, den gesellschaftlichen Nutzen zu definieren und vorgeben, was als gesellschaftlicher Fortschritt zu gelten hat. Der Basler Orientalist und Religionswissenschaftler Rudolf Gelbke hatte früh erkannt, dass die kontrovers und oft aggressiv geführte Diskussion über bewusstseinsverändernde oder bewusstseinserweiternde Drogen zu deren Ächtung und schließlich zum Verbot führen würde. Was dann aber immer auch die öffentlich genannte Begründung für ein solches Verbot sein wird, der wahre Grund wird allein der sein, dass Staat und Gesellschaft die durch diese Drogen bewirkten Einbrüche mystischer Wirklichkeit als eine Bedrohung von innen heraus empfinden, deren Konsequenzen sie nicht ins Gesicht zu sehen wagen, weil sie die Grundlage unserer technischen Zivilisation oder doch einige ihrer Lieblingsdogmen erschüttern und in Frage stellen können. Diese mystische Wirklichkeit ist, wie Albert Hoffmann sagen würde, keine Sinnestäuschung, sondern die Offenbarung eines anderen Aspektes der Wirklichkeit. Die spirituelle Erfahrung, von der so viele berichten, die auf Reise gingen, ist eine Erfahrung innerhalb und nicht außerhalb dieser Welt. Sie bedarf keiner religiösen Begründung und keiner religiösen Überhöhung. Sie drückt sich aus im Staunen darüber, dass es mehr Dinge im Himmel und auf Erden gibt, als unsere Schulweisheit sich träumt. Auf die von ihm selbst gestellte Frage, ob es eine Synthese aus Spiritualität und intellektueller Redlichkeit geben könne, antwortet der in Mainz lehrende Philosoph Thomas Metzinger: Diese Synthese werde es niemals auf der Ebene von organisierter Religion oder sozialen Bewegungen geben, sondern nur in Form individueller Lebensentwürfe. Den Mut und die Wahrhaftigkeit, die es brauche, um die Offenheit in beide Richtungen nachhaltig zu kultivieren, werden am Ende immer nur einzelne Menschen aufbringen können. Legende einer Wunderdroge. Die lange Nacht vom LSD. Von Günther Ament. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Oliver Urbanski, Erwin Schastock, Ellen Banks und der Autor. Ton Bernd Friebel. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künze. Deutschlandfunk.